ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Florian Hecker und das sind unsere Themen. EU denkt offenbar über Flüchtlingssoli nach. In Berlin wird heute gegen TTIP und CETA demonstriert. Und das Wetter erst diesig, später schöner. Es ist 8 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. EU-Kommission und Bundesregierung denken offenbar über eine Art Flüchtlingssoli nach. Der könnte über die Mehrwertsteuer erhoben werden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Eine Bestätigung der Bundesregierung gibt es bisher nicht. Mit dem Geld sollen unter anderem die EU-Außengrenzen besser geschützt werden. Zusätzlich könnten Staaten im Nahen Osten unterstützt werden, damit Flüchtlinge erst gar nicht ihre Heimatregion verlassen. In Berlin wollen am Mittag zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Sie protestieren gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Sonderzüge und hunderte Busse aus ganz Deutschland bringen die Demonstranten in die Hauptstadt. Weitere Infos zur Veranstaltung hat Uli Reitinger. Seit Hartz IV hat es nicht mehr einen so breiten Protest gegen ein politisches Vorhaben gegeben. Die Gegner der Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada haben fast 3,5 Millionen Unterschriften gesammelt. Jetzt tragen sie ihren Protest, wahrscheinlich lautstark, auf die Straße hier in Berlin. Vom Hauptbahnhof aus geht es in einem Bogen über die Friedrichstraße am Reichstag vorbei bis zur Siegessäule. Die Aktivisten befürchten, dass europäische Standards, zum Beispiel im Verbraucherschutz oder im sozialen Bereich, abgesenkt werden könnten. Außerdem halten sie die Geheimverhandlungen und Teile des Abkommens selbst für undemokratisch. Beim Weltfußballverband FIFA herrscht Chaos. Für den 20. Oktober wurde eine Dringlichkeitssitzung mit den verbliebenen wichtigsten Funktionären einberufen. Es gibt Gerüchte, dass die eigentlich für Februar geplante Wahl eines neuen FIFA-Präsidenten verschoben wird. Die wichtigsten Infos zum Thema hat Thomas Brockt. Es ist das größte Chaos in der Geschichte der FIFA. Präsident Blatter und sein Vize, der UEFA-Boss Platini, gehen juristisch gegen ihre 90-Tage-Sperre vor. Gleichzeitig wird weiter gegen beide ermittelt. Ihnen droht sogar ein lebenslanger Bann. Parallel dazu wird der Ruf nach tiefgreifenden Reformen beim Weltfußballverband immer lauter. Dass die schnell kommen, ist aber schwer vorstellbar. Anfang kommender Woche wird zwar Interimspräsident Hayatou in der FIFA-Zentrale in Zürich erwartet, aber auch der Kameruner gilt nicht unbedingt als Mann mit weißer Weste. In den USA hat es wieder Tote bei Schießereien an zwei Unis gegeben. In Houston starb ein Mensch, ein weiterer wurde verletzt. In Arizona wurde auch ein Mensch getötet und drei weitere verletzt. Die mutmaßlichen Täter konnten von der Polizei festgenommen werden. Erst vor gut einer Woche war ein Student in Oregon amok gelaufen. Er hatte 9 Menschen erschossen. Gestern traf sich US-Präsident Obama mit den Angehörigen. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Florian, danke schön, das ist der Antenne Düsseldorf Wetterservice. Der Samstag, der startet mit ein paar Wolken, etwas Hochnebel ist auch dabei. Später boxt sich dann aber immer mal die Sonne durch und dazu messen wir dann Werte so um die 14 Grad heute. Der Sonntag bringt dann viel Sonnenschein, das bei ähnlichen Werten. Montag und Dienstag keine grobe Wetteränderung, aber höchstens dann noch 12 bis 13 Grad. Also die nächste Woche beginnt dann richtig kühl. Hier am Belsenplatz wollte ich gerade sagen, das ist Schwachsinn. Hier in der Innenstadt 12 Grad und am Belsenplatz in Oberkassel messen wir ebenfalls 12 Grad. Schauen wir noch fix um jetzt 7:58 auf den Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Da ist im Moment noch alles frei. Ihnen unterwegs eine gute Fahrt. Antenne Düsseldorf, der perfekte Samstag. Schönen Samstag zusammen. Ich bin Andreas Grunwald. Und jetzt der beste Mix für den perfekten Start in den Tag. Die Ärzte, zu spät. Zu spät. Ed Sheeran, Photograph. Das ist der beste Mix. Antenne Düsseldorf. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet.

ist das, I Follow Rivers, 10 Minuten nach 8, der Samstag. Schönen guten Morgen zusammen. Sie haben es wahrscheinlich gestern mitbekommen. Es war eine absolute Überraschung bei der Vergabe des Friedensnobelpreises. Er geht in diesem Jahr nach Tunesien. Das Nobelkomitee zeichnet ein Quartett aus, 4 Verbänden da aus, das die Demokratisierung in Tunesien vorangebracht hat. Das Land gilt ja trotz einiger Rückschläge immer noch als Musterland des arabischen Frühlings. Sigrid Harms für Antenne Düsseldorf in Oslo. Wie waren denn die Reaktionen auf die Wahl des Preisträgers? Rundum positiv. Angela Merkel, wahrscheinlich erleichtert, dass es sie selbst nicht getroffen hat, ließ durch ihren Regierungssprecher Steffen Seibert verlauten: Es ist der verdiente Lohn für eine Arbeit an der Demokratie, für ein Festhalten an der Idee, dass ein Volk, das eine Diktatur abgeschüttelt hat, etwas Besseres verdient als eine neue Diktatur. Außenminister Steinmeier meinte, der Preis sei ein Ansporn für zivilgesellschaftliches Engagement überall, aber besonders in der arabischen Welt. Und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sagte, die Tunesier haben das Recht, stolz zu sein. Ja, was hat denn die Arbeit des Quartetts ausgemacht, also dass es den Friedensnobelpreis da verdient hat? Das Bemerkenswerte ist wohl, dass es sich hier um Leute aus dem Volk handelt, also Gewerkschaftler, Unternehmer, Anwälte und Menschenrechtler. Die haben sich zusammengeschlossen und über alle religiösen und politischen Meinungsunterschiede hinweg für den Frieden gearbeitet. Kullmann Fiewe, die Chefin des Nobelkomitees, sagte: Die Entwicklung in Tunesien zeigt, dass die Institutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle bei der Demokratisierung eines Landes spielen können. Der Friedensnobelpreis soll also zum Weitermachen anspornen. Okay, und das kommt auch an? Internationale Politiker und auch Hilfsorganisationen haben die Botschaft verstanden. Die UNESCO-Chefin sagte zum Beispiel, dieser Preis spornt uns an, unsere volle Unterstützung zu geben. Er sei eine Anerkennung für alle Kämpfer für Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat. Also zumindest Aufmerksamkeit hat die Region jetzt wieder bekommen. Sigrid Harms, Dankeschön nach Oslo, Antenne Düsseldorf hier jetzt gleich um 7:45. Das angetan. Ich hab von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. 2 Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht ein klappriges Damenrad. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Im Theater gewesen. Ich hab dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz. Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Frites. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt. So wie ich dich vorher geliebt. Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Dann ist alles viel zu spät. Jetzt. Neu. Years and Years. Shine. Antenne Düsseldorf. remember us alone, waiting for the light to go. Don't you feel that hunger? I've got so many secrets to show. When I saw you on that stage, I shivered with the look you gave. Don't you hear that rhythm? Can you show me how we can escape? Nummer mit dem Whoop, Whoop. Years and Years und Shine um 20 Minuten nach 8 hier ist Antenne Düsseldorf. Schön, da, genau das meinte ich. 20 Minuten nach 8 jetzt. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Ja, aber nicht mehr lange. Es ist nämlich Finalsamstag, also nur noch heute zahlen wir Ihre Rechnung. Am besten heute den ganzen Tag Antenne Düsseldorf hören. Mit ein bisschen Glück zieht Stefan Magenfeld dann heute noch Ihre Rechnung. Einfach bewerben über antennedüsseldorf.de. Da können Sie die Rechnung auch abschicken. Also wie gesagt, Stefan, es ist der letzte Tag. Was machst du denn, also wenn der Zahltag dann vorbei ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich werde ich vom Rechnungsziehen träumen. Mal sehen. Was aber bleibt, das sind die vielen tollen Geschichten hinter den ganzen Rechnungen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Maikes Geburtstagsgetränkerechnung. Die hat über 1500 Euro für Bier und Co. bezahlt. Ich habe mit drei anderen Freundinnen zusammengezahlt. Wir waren ungefähr 280 Leute. Oder die Rechnung von Björn. Der musste einiges auf sich nehmen, um sich was zu kaufen. Er musste seiner Frau Frühstück machen, sie massieren, verwöhnen, damit er sich endlich einen Sportbogen kaufen kann. Ich brauche den Ausgleichssport und Bogenschießen, da kann man so herrlich abschalten nach der Arbeit. Eine der rührendsten Geschichten war aber die von Anita. Der haben wir die Delfintherapie für ihren Sohn bezahlt. Wahnsinn. Tausend Dank. Es ist unglaublich, danke. Da sind auch ein paar Tränchen geflossen. Und das waren jetzt auch nur ein paar Rechnungen, die wir bezahlt haben. Wir haben noch ganz viele mehr bezahlt. Und Ihre Rechnung, die möchte ich zum großen Finale auch noch bezahlen. Bewerben Sie sich ganz schnell über unsere Homepage. Das ist ganz einfach da. Und mit ein bisschen Glück ziehe ich Ihre Rechnung noch heute. Ja, und gleich um 8:45 gibt es, wie gesagt, dann die erste Rechnung. Die werden wir ziehen. Sie haben die Möglichkeit, sich noch zu bewerben. Einfach jetzt abschicken über antennedüsseldorf.de. Schenken? Unverschämtheit! Tja, der Einzige, der sich nicht freut, ist der Finanzminister. Knuffmann in Neuss schenkt Ihnen jetzt nach Abzug aller Rabatte zusätzliche 19% Mehrwertsteuer auf Möbel und Küchen. Und das auch heute und Montag noch extra lange bis 21 Uhr, sowie morgen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Aus Freude am Sparen, Knuffmann in Neuss. Morgen Sonntag verkaufsoffen. Der Zauberer von Oz. Das Kultmusical für die ganze Familie. Mitreißende Tanzszenen zu einem Oscar-prämierten und weltberühmten Soundtrack. Der Zauberer von Oz. Die New Yorker Originalversion in deutscher Sprache. Nur vom 23. bis 25. Oktober im Capitol-Theater Düsseldorf. Karten bei ticketmaster.de. Goldene Zeiten für Sie. Jetzt bei Schaffrath in Düsseldorf. Und da gibt's nur noch heute auf fast alles bis zu 25% geschenkt beim Kauf von Möbeln und Küchen. Und das große Tresor-Gewinnspiel. Knacken Sie den Code und gewinnen Sie ein Mini-Cabrio oder einen der vielen anderen Sofortgewinne. Schaffrath in Düsseldorf. Na, Sie das größte Musical unserer Zeit. Disneys Der König der Löwen. Der Welterfolg. Nur in der Musical-Metropole Hamburg. beginnen Sie Ihre Reise auf musicals.de. So extrem kann's gehen. Ein Drittel geschenkt. Nur noch diese Woche. Möbel Höffner schenkt Ihnen 1.000 Euro. Und zwar schon ab 3.000 Euro Möbelkauf. Ein Drittel geschenkt. Aber nur noch diese Woche bei Höffner in Neuss. Höffner, gönn dir was Neues. Lassen Sie sich nicht ablenken. Schauen Sie ruhig weiter auf den Bildschirm. Radiowerbung kommt immer bei Ihnen an. Egal, was Sie gerade machen. Alle Infos auf antennedüsseldorf.de. Sonntagsöffnung von 12 bis 18, Beratung und Verkauf ab 13 Uhr. Und noch bis Sonntag Kitchen in the Box. Gewinnen Sie einen Küchengutschein über 20.000 Euro. Und schon heute gibt Höffner Ihnen einen Korb. Randvoll mit 3 Kilo leckeren Äpfeln. Und alles für nur 2,99. Alles bei Höffner in Neuss. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. Das sind unsere Themen um 8:30. Flüchtlingssoli könnte neues Geld für EU-Außengrenzen bringen. CDU kritisiert den neuen Radweg auf der Oberkasseler Brücke. Und das Wetter weiter viele Wolken und relativ kühl, aber meistens trocken. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Die EU-Kommission und die Bundesregierung denken offenbar über eine Art Flüchtlingssoli nach. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Mit dem Geld aus dem Soli sollen unter anderem die EU-Außengrenzen besser geschützt werden. Zusätzlich könnten Staaten im Nahen Osten unterstützt werden, damit Flüchtlinge ihre Heimatregion nicht verlassen müssen. In der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos gibt es in den USA möglicherweise neuen Ärger für Volkswagen. Den Behörden soll eine weitere Kontrollsoftware negativ aufgefallen sein. Das meldet der Finanzdienst Bloomberg. Der neue Fahrradweg auf der Oberkasseler Brücke sorgt in der Politik und bei den Düsseldorfern für Diskussionen. Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sich den Gehweg auf der Brücke nun nicht mehr zwangsläufig teilen. Aber für viele Radfahrer scheint der Radweg zu gefährlich zu sein, denn er liegt direkt neben der Fahrbahn für die Autos. Die Idee für den Weg hat die Ampelregierung gehabt, doch schon bei der ersten Ausschreibung war die Opposition dagegen. Andreas Hartnick aus der CDU fand es von Anfang an unverständlich, dass die Stadt dafür fast 215.000 Euro ausgegeben hat. Der Radweg sei reine Geldverschwendung gewesen, so Hartnick. Ob die Ampel auf die ungewöhnliche Situation auf der Brücke reagiert und nochmal nachrüstet, ist noch offen. In Düsseldorf könnte es im Stadtrat nach der kommenden Kommunalwahl weniger Fraktionen und Wählergruppen geben. Die Parteien SPD, CDU und Grüne im Landtag wollen ein neues Gesetz durchbringen, das eine 2,5%-Hürde für alle Bewerber für den Stadtrat vorsieht. Beatrice Hoffmann hat weitere Infos für Antenne Düsseldorf. Mit der Sperrklausel müssten Parteien mindestens 2,5% der Stimmen erreichen, damit sie einen Sitz im Stadtrat bekommen. Der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete Markus Weske von der SPD findet das gut, denn dann hätten die vielen Gruppierungen im Stadtrat bald ein Ende. Ähnlich sieht das Andreas Hartnick von der Düsseldorfer CDU. Splitter-Chaoten-Parteien wie zum Beispiel die Piraten und die Freien Wähler würde man nicht vermissen, sagt er uns. Von ihm aus könnte es auch eine 5%-Hürde geben. Die kleinen Parteien selbst dürften aber nicht besonders erfreut sein darüber. Für sie wird der Weg dann schwer, in den Rat zu kommen. Die Heinrich-Erhardt-Straße in Derendorf ist an diesem Wochenende eine Engstelle für Autofahrer, denn dort wird die Fahrbahn erneuert, und zwar ab der Rather-Straße in Richtung Mörsenbruch. Deshalb ist dort nur eine Spur frei. Das Ganze dauert noch bis Montagmorgen um 6. Auch in den nächsten 3 Wochenenden wird an dieser Stelle nochmal gebaut, für zusammengenommen 380.000 Euro. Mehr dazu steht auch nochmal bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Die DEG hat am Abend einen Sieg einfahren können, und zwar gegen die Eisbären aus Berlin. Am Ende der Partie stand es im Dome in Rath 2:0 für die Düsseldorfer, mit Treffern von Daniel Kreuzer und Manuel Strodel. Es war der erste Sieg nach 3 Niederlagen hintereinander und dem K.O. in der Champions League. Morgen muss die DEG beim amtierenden Vizemeister in Ingolstadt ran. Soweit die Meldungen. Wie das Wetter wird, sagt Ihnen jetzt Andreas Grunwald. Ja, der Samstag startet mit ein paar Wolken. Etwas Hochnebel ist auch dabei und später boxt sich dann aber zunehmend die Sonne durch. Und dazu messen wir dann so Werte. Maximal kommen wir da auf 14 Grad. Der Sonntag bringt dann viel Sonnenschein, das bei ähnlichen Werten wie heute. Montag und Dienstag dann keine grobe Wetteränderung, aber höchstens noch so 12 bis 13 Grad. Also es geht auch relativ kühl dann in die nächste Woche. Hier in der Innenstadt aktuell 12 Grad und diese 12 Grad messen wir auch in Urdenbach an der Südallee. Gucken wir auf den Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Das geht relativ fix, da ist im Moment nämlich noch alles frei. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf, der perfekte Samstag. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Ja, und das machen wir übrigens nur noch heute. Wir ziehen gleich die erste Rechnung des Tages im Zahltag an diesem Samstag. Sie können sich auch gerne jetzt noch mit Ihrer Rechnung einfach am Finaltag beteiligen. Einfach die Rechnung abschicken. Alles noch möglich. Vielleicht klappt es ja dann noch bis heute Abend. Also abschicken über antennedüsseldorf.de. Jetzt Musik von Andreas Burani. Hier ist er mit, was denn? Achso, er singt schon. Auf anderen Wegen. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns tot geschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr. Vielleicht muss es so sein. immer stärker brennt. Und ich frage nicht mehr nach, was uns verbindet oder trennt, weil ich weiß, wir fahren weiter im Kreis. Wir müssen atmen, wieder wachsen, bis die alten Schalen platzen. Und wo wir uns selbst begegnen, fallen wir mitten ins Leben. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Ich geb dich frei, ich will dich lieben. Ist ein Teil von dir geblieben. Geb dich frei, ich will dich lieben. Düsseldorf am Morgen mit Julia Vorpahl und Dennis Lieske. Schönes Wochenende. Sie haben frei, müssen aber Montag wieder ran. Ihre Kinder dagegen, die bleiben noch eine Woche zu Hause. Ja, es sind Herbstferien, die Klassenzimmer sind ausnahmsweise mal leer. Sonst sind sie ja genau das Gegenteil im Moment, wirklich rappelvoll. Die Schulen in der Stadt, die platzen aus allen Nähten und es wird noch voller. Ja, in den nächsten Jahren werden 6.500 Schüler dazukommen. Problem, für die ist eigentlich gar kein Platz. Deshalb liegen die Politiker im Rathaus und die Stadtverwaltung auch nur jetzt am Wochenende auf der faulen Haut. Ab Montag haben sie wieder gut zu tun. Düsseldorf braucht größere und teilweise auch komplett neue Schulen. Ja, und irgendwer muss das auch bezahlen. Wie das alles klappen soll, hören Sie Montag früh bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind zwischen 6 und 10. Ihr perfekter Start in den Tag. Antenne Düsseldorf am Morgen. Mit Julia Vorpahl und Dennis Lieske. Und jetzt schiebt die ganze Küche noch mal ein Stück nach links. Ja, Schatz. Nee, das sieht nicht aus. Alles wieder zurück. Kannst du dich bitte mal entscheiden? Es geht auch einfacher. Obi Küchenstudio. Große Markenauswahl, großartiger Service. Schon 90 Mal in Deutschland. Und wenn Sie noch heute eine Küche ab 4.000 Euro im Obi Küchenstudio kaufen, sparen Sie 15% in allen teilnehmenden Obi-Märkten. Ja, Kuckuck, der nächste Kuckucksbunte Abend. Das Antenne Düsseldorf Kabarettkartöngelchen steht in der Tus. Und zwar am Freitag und Samstag, der 16. und 17. Oktober, im Kurhaus im Volksjahr. Ingeladen habe ich das Damenduo Piplis und Laminga. Die machen alles aus Lameng und den Nachwuchskomedian Boris Stielja. Der nächste Kuckucksbunte Abend, 16. 17. Oktober um 20 Uhr im Kurhaus. Mir auf der Homepage. Ich freue mich drauf. Tschüss, Ihre Manes. I go out every night and sleep all day. Nothing Compares to You. Antenne Düsseldorf, der Samstag jetzt um 8:45. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Ja, egal für was, beim Zahltag ist da die ganze Familie gefragt, denn wenn Stefan Magenfeld aus dem Rechnungszentrum Ihre Rechnung zieht, müssen Sie unbedingt anrufen. Sagen Sie da am besten Ihrer Familie und Ihren Freunden Bescheid, denn je mehr mithören, desto höher die Chance, dass Sie nichts verpassen. Jetzt zieht Stefan eine der letzten Rechnungen beim Zahltag. Stefan, bitteschön. Das ist das große Finale heute. Nur noch ein paar Rechnungen, dann ist Schluss. Aus. Vorbei. Versuchen Sie es also noch ganz schnell über unsere Homepage, dann wird das vielleicht heute noch was. Sabrina, ich habe hier Ihre Rechnung. Und wieder der Beweis, mit Radio lässt sich eine Menge Geld sparen, wenn Sabrina sich denn meldet. 1.192,76 € hat Sabrina ausgegeben für einen Kühlschrank. Sabrina, rufen Sie an bis zu den Nachrichten. 0800 66 36 600. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch, egal für was. Hallo, mein Name ist Miriam und meine Rechnung wurde bezahlt und ich freue mich sehr toll. Und oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt das Beste von heute. Sam Feld featuring Kimberly Ann. Show me love. You got to show me love. Der beste Mix. Antenne Düsseldorf. No. Durch diese Tür und Jeden Morgen bleibt die Frage, wofür, und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand, ungebremst gegen die Wand. Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich, irgendwo im Tunnelende, das nicht verspricht. Er will so viel, doch eigentlich nicht, nur ein kleines bisschen Glück. Wann rast der Himmel auf? Ganz gute Frage von Silbermond, kann ich auch beantworten. Ja, mache ich ja jetzt. Das wird so gegen Nachmittag der Fall sein, dann kommt noch mal so ein bisschen die Sonne raus, aber ich sag's direkt dazu, also mehr als 13, 14 Grad kriegen wir da heute nicht zustande an diesem Samstag. Jetzt noch Musik im Bestmix von Womack und Womack und Teardrops. Ich bin Andreas Grunwald, schönen Samstagmorgen. Super Samstag bei Lidl. Da kostet Vitator Rapsöl die 1-Liter-Flasche nur 79 Cent. Und Auberginen, Klasse 1, das Kilo nur 99 Cent. Falls Sie es nicht glauben können, noch einmal. Vitator Rapsöl, 20% billiger für nur 79 Cent. Und Auberginen, Klasse 1, das Kilo für nur 99 Cent. Nur beim Super Samstag. Und nur bei Lidl. Lidl lohnt sich. Hardegg feiert die Möbel-Neueröffnung. Bei Hardegg erwarten Sie diesen Freitag und Samstag viele tolle Aktionen. Genießen Sie zum Beispiel einen kostenfreien Sekt oder gewinnen Sie ein Jahr ohne Putzen. Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardegg.de. Schönes Loch gebohrt, Herr Nachbar. Ja. Na, dann sehen wir uns jetzt hier öfters. So glücklich macht nur der Happy Deal von Citroën. Mit dem Citroën Berlingo inklusive vieler Extras schon für 14.990 Euro bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Le cœur, le caractère. Citroën, der Zahltag. Guten Morgen, Stefan Magenfeld hier aus dem Zahltag-Rechnungszentrum. Die Sabrina suche ich. Die hat einen Kühlschrank gekauft. 1.192,76 Euro. Es war also nicht der billigste Kühlschrank. Sabrina, rufen Sie an bis zu den Nachrichten. Dann ist die Rechnung überhaupt kein Problem mehr. Das wollen wir übernehmen. 0800 66 36 600. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch. Egal für Buonissimo! Ab sofort können Sie Ihren Lavazza-Café noch länger genießen. Entdecken Sie 120 Jahre italienische Kaffee-Innovation. Jetzt auch als Lavazza-Filter-Café. Mit seiner samtigen Komposition und dem exquisiten, vollmundigen Kaffee-Aroma. Der neue Lavazza-Filtro Italiano. Genießen Sie Filter-Café auf Italienisch. Lavazza, mehr als Geschmack. Hitler hier! Schrie ich. Hier, Führer, Hauptquartier! Das Lachen bleibt am besten im Halse stecken, wenn es über die Ohren kommt. Christoph Maria Herbst spricht, er ist wieder da. Eins von über 150.000 Hörbüchern bei Audible. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. Audible. Kunden für Penny. Yo, hier ist der Raphael aus Paderborn. Und jetzt Samstag, also Freitag und Samstag gibt's bei Penny überall und einmal auch in Ihrer Nähe Stork Toffifee, die 15er Packung für nur 88 Cent. Und deutsche Karotten, der 2-Kilo-Beutel für nur 89 Cent. Jetzt erstmal zu Penny. Ich sag mal, hallo Paderborn und schönes Wochenende euch. Hallo, was lese ich denn hier? Der neue Opel Astra feiert am 10. und 11. Oktober Premiere. Der hat sogar LED-Matrixlicht. Wirklich? Und einen Massagesitz. Das glaube ich nicht. Doch, und WLAN-Hotspot hat er auch noch. Unsinn, das gibt's doch nur in der Oberklasse. Und jetzt im neuen Astra. Lassen auch Sie sich vom Opel Astra und seiner unverschämt luxuriösen Ausstattung begeistern. Bei der großen Astra-Premiere am 10. und 11. Oktober. Bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Egal, ob es die ersten Schritte durchs Leben sind oder die morgendliche Joggingrunde. Unsere Qualitätsmarke RG bietet eine ganze Welt zum Wohlfühlen und ist immer die perfekte Wahl. Zum Beispiel RG Ski-Funktionsunterwäsche schon ab 7,99 Euro bei Kick und online auf kick.de. Das gefällt auch Anni Friesinger. Ich trage am liebsten die Markenqualität von RG mit den Preisen von Kick. Kick. Sympathisch. Clever. Gut. Die Temperaturen sinken, der Preis gleich mit. Nur bis Sonntag viele reduzierte Tickets nach ganz Europa schon ab 29,99 Euro auf germanwings.com. Kurz vor neun. Der frühe Vogel ist auf der Arbeit, der Wurm in der Schule. Dann flieg ich jetzt aus. Gemacht, getan, belohnen? Hol dir doch Latte Macchiato in leckerer McCafé-Qualität. Den gibt's jetzt neu in jedem McDonald's. Schon zum Frühstück. Schon probiert? Ich liebe es. McDonald's. Nur bis Sonntag. Reduzierte Tickets nach ganz Europa. Jetzt buchen auf germanwings.com. Uwe, runter vom Sofa. Mutter kommt doch gleich. Was? Das klingt aber gar nicht gut. Richtig gut klingt. Holzdeike mit vielen Funktionen für nur 777 Euro. Und zusätzlich 33 Reisegutscheine gewinnen. Der Boss macht den Preis und feiert. 33 Jahre. Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Netto Markendiscount präsentiert den Samstagskracher. Nur heute mit Tafeltrauben, hell oder rot, Klasse 1. Der 2-Kilo-Karton für sensationelle 2,98 Euro. Einen schönen und günstigen Samstag wünscht Ihnen Netto Markendiscount. Kulthits und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Ich bin Florian Hecker und das sind unsere Themen. Zeitung berichtet über möglichen Flüchtlingssoli. Softwareprobleme verhindern schnelles Bearbeiten von Asylanträgen. Und das Wetter noch diesig um 10 Grad. Es ist 9 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. EU-Kommission und Bundesregierung denken offenbar über eine Art Flüchtlingssoli nach. Mit dem Geld solle vor allem der Zuzug nach Europa eingedämmt werden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. David Riemer weiß, was an dem Bericht dran ist. Im Gespräch sind im Moment zwei mögliche Varianten. Zum einen könnte der Soli über einen Aufschlag auf die Mineralölsteuer erhoben werden. Dann würde zum Beispiel von jeder Tankrechnung eine Summe in den Soli-Topf fließen. Oder man geht an die Mehrwertsteuer ran. Die Pläne hat Bundesfinanzminister Schäuble bis jetzt nicht bestätigt. Er gab aber an, dass die EU dringend mehr Geld brauche, um die Außengrenzen einiger EU-Staaten stärker zu unterstützen. Ziel ist es, den Flüchtlingszustrom besser in den Griff zu bekommen. Ob durch die Pläne Steuererhöhungen in Deutschland fällig sind, auch dazu hat Schäuble bislang geschwiegen. Nur so viel, Deutschland habe im Moment ausreichend finanziellen Spielraum. 300.000 Asylanträge sind bisher nicht bearbeitet worden, weil die Software von verschiedenen Behörden nicht miteinander kompatibel ist. Allein im September konnte die Hälfte der eingegangenen Anträge nicht bearbeitet werden, meldet die Nachrichtenagentur FP. So kann die Bundespolizei ihre Daten über Flüchtlinge nur per Mail an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schicken. Die Mitarbeiter müssen dann alle Daten erneut per Hand eingeben. Dafür gibt es Kritik von Pro Asyl. Dessen Geschäftsführer ärgert sich, dass die Asylverfahren dadurch nur in die Länge gezogen werden. Der amerikanische Entertainer Bill Cosby gerät immer stärker unter Druck. Mehrere Frauen werfen ihm sexuellen Missbrauch vor. Vor einem Gericht in Los Angeles musste er deshalb eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Sören Gies ist für uns vor Ort und kennt die Einzelheiten. Was Cosby hier in L.A. ausgesagt hat, bleibt auf richterliche Anweisung hin vorerst unter Verschluss. Neben der landesweiten Anprangerung durch 27 mutmaßliche Opfer zur besten Sendezeit hat es da eine weitere Schlappe hinnehmen müssen. Seine Anwälte sind mit dem Versuch gescheitert, eine Verleumdungsklage dreier mutmaßlicher Opfer gegen ihn abweisen zu lassen. Die Frauen hatten Cosby ebenfalls sexuellen Missbrauchs bezichtigt und seine Anwälte sollen ihre diesbezüglichen Aussagen auf beleidigende Art zurückgewiesen haben. Ein Bundesgericht in Massachusetts gab der Klage wegen übler Nachrede jetzt statt. Spanien und die Schweiz haben sich für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Spanien reichte ein 4:0 gegen Luxemburg. Die Schweiz machte mit einem 7:0 gegen San Marino alles klar. Für Deutschland ist noch alles offen. Die Nationalmannschaft braucht morgen mindestens einen Punkt gegen Georgien, um sich für die EM zu qualifizieren. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Und wir werfen einen Blick auf den Antenne Düsseldorf Wetterservice, wenn ich ihn denn hier auf die... So, da ist er, der Samstag. Ja, der bringt Wolken und Sonne im Mix. Die Sonne, die kommt aber dann ja erst später im Tagesverlauf dann dazu. Und dazu messen wir dann bis zu 14 Grad heute in der Spitze. Der Sonntag gibt sich da schon ein bisschen mehr Mühe. Morgen ist es durchweg freundlich und trocken. Es scheint nahezu dann den ganzen Sonntag die Sonne. Was bei ähnlichen Werten wie heute. Also auch morgen wird es nicht wärmer als 14 Grad, wenn wir dann nicht doch lieber kühler sagen. Die neue Woche startet ohne Wetterveränderungen, aber höchstens dann noch 12 bis 13 Grad. Also in die neue Woche geht es dann mit noch kühleren Temperaturen weiter. Hier in der Innenstadt aktuell 12 Grad und in Itter an der Feuerwache kommen wir auch auf 12 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice jetzt gleich um 4 Minuten nach 9. Da ist im Moment noch alles frei. Ihnen unterwegs eine gute Fahrt. Antenne Düsseldorf, der perfekte Samstag. Und das mit Andreas Grunwald. Schönen Samstag zusammen, jetzt um 4 Minuten nach 9. Ja, stell dir vor, es gibt einen neuen hübschen Radweg in Düsseldorf und keiner rollt drüber. Wir steigen gleich mal aufs Rad und bewegen uns über die Oberkassler Brücke und fragen auch mal nach, warum denn da keiner den Radweg nutzt. Jetzt erstmal Musik hier bei Antenne. Und jetzt der beste Mix für Ihr Wochenende. Avicii, Waiting for Love. Winehouse, Back to Black. Das ist der beste Mix. Antenne Düsseldorf. Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty and follow. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come. Ist das ein Waiting for Love? 9:12 Antenne Düsseldorf hier am Samstag. Ja, jetzt kommt ein Thema für mich, denn ich fahre wirklich ab und zu ganz gerne Rad. Also, wenn das Auto kaputt ist, schöne Strecke zum Beispiel hier aus der Innenstadt raus auf die andere Rheinseite und dann unten am Rhein lang Richtung Norden. Also, idealer Weg dafür eigentlich über die Oberkasseler Brücke. Dort gibt es aber seit längerem schon Probleme mit dem Radweg. Erst gab es nämlich quasi gar keinen und alle Radfahrer sind immer über den engen Bürgersteig da gefahren. Jetzt ist ein neuer Radweg gebaut worden, der seit Freitag da genutzt werden kann, aber der hat einen dicken, fetten Haken. Er liegt quasi auf der Straße, also eine eigene Spur direkt neben der Fahrbahn für die Autos. Nicht ganz ungefährlich und deswegen werden die Düsseldorfer, die wir direkt vor Ort dazu mal befragt haben, den neuen Radweg wohl auch nicht so gerne nutzen. Ich würde ihn dann benutzen, wenn er ordentlich in irgendeiner Form abgesichert würde. Ich fand es auch ein bisschen unheimlich, weil es wird ja sehr schnell gefahren hier auf der Brücke und ich finde es auch ein bisschen gefährlich. Die fahren das so schnell. Wenn man das begrenzt, dann kann man auf jeden Fall es benutzen, aber muss man wirklich strikt Geschwindigkeit begrenzen. Ja, wobei, dann haben wir doch jemanden gefunden, eine Dame, sie meint, Radfahrer, die sonst auf der Straße fahren, haben auch nicht mehr Platz. Auf der Straße hat man genauso einen engen Fahrstreifen, also warum sollte das auf der Brücke anders sein? Ja, so sieht das aus. Natürlich gibt es bei dem Thema auch jede Menge Reaktionen aus der Politik, zum Beispiel von Andreas Hartnick aus der CDU. Er meint, der Radweg sei ja die absolute Geldverschwendung. Er hätte schon bei der Planung gesagt, das würde so nicht funktionieren. Die Ampelregierung hat natürlich auch direkt darauf reagiert. Und wie diese Reaktionen ausfallen, das hören Sie dann bei uns morgen zwischen 9 und 12 Uhr hier bei dem Sender der Stadtantenne Düsseldorf. Is it the love? Oh, So, Sabrina hat einen neuen Kühlschrank und 1.192,76 Euro weniger, denn dieser Kühlschrank muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Aber Sabrina ist ganz schön schlau. Sie hat ihre Rechnung über unsere Homepage an uns geschickt, also über antennedüsseldorf.de. Stefan Magenfeld aus dem Rechnungszentrum hat sie gerade gezogen. Wenn Sabrina jetzt am Telefon ist, bekommt sie das Geld auch zurück. Stefan, wie sieht's aus? Sehr gut, Sabrina ist da. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Sie haben nicht einfach nur einen Kühlschrank gekauft, Sie haben den Traum von einem Kühlschrank gekauft, oder? Genau, genau. Das ist doch so ein mega Ding, erzählen Sie mal. Ja, das ist so ein riesengroßer Side-by-Side-Kühlschrank, wo man jede Menge Gefriersachen reinpacken kann und jede Menge Einkaufssachen. Kann der auch Eiswürfel? Nein, aber der hat einen Wasserspender. Das ist auch toll. Ja. Das Allerbeste ist, es hat nichts gekostet, das Ding. Wir zahlen Ihre Rechnung. Ich kann doch. Nur noch heute. Heute ziehe ich noch Rechnungen, dann ist Schluss. Klicken Sie ganz schnell auf unsere Homepage und machen Sie mit. Der Zahltag hat meine Rechnung übernommen für einen mega geilen Kühlschrank, der mega teuer war. Und ich danke meinem Radiosender. Heute ist so ein schöner Tag. Ihre Rechnung ist bezahlt. Der Zahltag. Die Leihwoche. Hier gehen Wünsche in Erfüllung. Entdecken Sie luxuriöse Geschenkideen für Ihre Lieben. Broers, Ihr An- und Verkauf von Gold, Silber und Edelsteinen, exklusiven Uhren oder individuellem Schmuck. Broers in Düsseldorf am Fürstenwald 214. Vertrauensvoll, fair, diskret. Seit 1982. Julia, Julia. Reiner Genuss. Julia, Julia. Alles im Fluss. Julia, Julia. Purer Luxus. Julia, der Umfruchtlikör aus Japan. Hardegg feiert jetzt mitten im Rheinland die Küchenneueröffnung. Denn ab sofort gibt's Hardegg neu auch in Hilden. Natürlich mit echtem Küchenvollservice, inklusive Aufmaß, Lieferung, Anschlüsse und Montage. Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr auf hardegg.de. Der Zauberer von Oz. Das Kultmusical für die ganze Familie. Mitreißende Tanzszenen zu einem Oscar-prämierten und weltberühmten Soundtrack. Der Zauberer von Oz. Die New Yorker Originalversion in deutscher Sprache. Nur vom 23. bis 25. Oktober im Kapitoltheater Düsseldorf. Karten bei ticketmaster.de. Und jetzt schiebt die ganze Küche noch mal ein Stück nach links. Ja, Schatz. Nee, das sieht nicht aus. Alles wieder zurück. Kannst du dich bitte mal entscheiden? Es geht auch einfacher. Obi Küchenstudio. Große Markenauswahl, großartiger Service. Schon 90 Mal in Deutschland. Und wenn Sie noch heute eine Küche ab 4.000 Euro im Obi Küchenstudio kaufen, sparen Sie 15% in allen teilnehmenden Obi-Märkten. Alles hat zwei Seiten. Münzen, Menschen. Nein, der neue Mittelklasse-Kombi Subaru LeVorg hat sogar drei für Beruf, Sport und Familie. Kassieren Sie bis zum 30.11. 2.000 Euro Einführungsprämie oder profitieren Sie von attraktiven Leasingkonditionen bei Ihrem teilnehmenden Subaru-Partner. Infos auf subaru.de. Subaru, weltgrößter Allrad-Pkw-Hersteller. Die Steuer schenken? Unverschämtheit! Tja, der Einzige, der sich nicht freut, ist der Finanzminister. Knuffmann in Neuss schenkt Ihnen jetzt nach Abzug aller Rabatte zusätzliche 19% Mehrwertsteuer auf Möbel und Küchen. Und das auch heute und Montag noch extra lange bis 21 Uhr, sowie morgen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Aus Freude am Sparen, Knuffmann in Neuss. Morgen Sonntag verkaufsoffen. Na, morgen noch nichts vor? Tja dann, ab ins Rheinpark-Center Neuss. Denn da ist morgen wieder verkaufsoffener Sonntag. Und das heißt Shopping. Also ich suche mir eine schöne Winterjacke aus. Dafür ist ja so ein verkaufsoffener Sonntag perfekt. Aber ich meinen Mann kenne... Also ich suche mir lieber was zu essen aus. Na klar, so haben wir ja beide was davon. Verkaufsoffener Sonntag im Rheinpark-Center Neuss. Alle 140 Shops haben auf. Von 13 bis 18 Uhr. Parken können Sie bis zu anderthalb Stunden kostenlos. Außerdem wird's morgen noch ein letztes Mal so richtig wild. Echte Schlangen, Skorpione, Vogelspinnen und Echsen in der Ausstellung Zeugen der Urzeit. Infos wie immer auf rheinparkcenter-neuss.de. Aller guten Dinge sind fünf. Für alle Peugeot-Aktionsmodelle jetzt bis zu 5.000 Euro Eintauschprämie. Peugeot, impress yourself. Bei Peugeot Citroën Retail Deutschland GmbH, Niederlassung Niederrhein in Düsseldorf und Ratingen. So extrem kann's gehen. Ein Drittel geschenkt. Nur noch diese Woche. Möbel Höffner schenkt Ihnen 1.000 Euro. Und zwar schon ab 3.000 Euro Möbelkauf. Ein Drittel geschenkt. Aber nur noch diese Woche bei Höffner in Neuss. Höffner, gönn dir was Nice. Feiern Sie mit uns die große Premiere des neuen Opel Astra und lassen Sie sich von seiner unverschämt luxuriösen Ausstattung begeistern. Am 10. Oktober bei Autohaus Ulmen in Düsseldorf. Sonntagsöffnung von 12 bis 18, Beratung und Verkauf ab 13 Uhr. Und noch bis Sonntag Kitchen in the Box. Gewinnen Sie einen Küchengutschein über 20.000 Euro. Und schon heute gibt Höffner Ihnen einen Korb. Randvoll mit 3 Kilo leckeren Äpfeln. Und alles für nur 2,99. Alles bei Höffner in Neuss. Das ist der beste Mix. Noch mehr aktuelle Hits. Musik unglaublich gut arbeiten. Das macht dann irgendwie gute Laune und dann ist alles produktiver. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Antenne Düsseldorf. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Henning Bulka und das sind unsere Themen um 9:30. EU diskutiert über Flüchtlingssoli. Politik diskutiert über neuen Radweg und das Wetter meistens trocken, aber weiter viele Wolken und relativ kühl. Wissen, was wichtig ist. Jetzt. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. In der Flüchtlingskrise ist jetzt auch die Rede von einem europäischen Flüchtlingssoli. Darüber gibt es offenbar schon informelle Gespräche zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission. Mit dem Soli sollen zum Beispiel die Außengrenzen der Europäischen Union besser geschützt werden. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Softwareprobleme sorgen offenbar dafür, dass hunderttausende Asylanträge in Deutschland liegen bleiben. 300.000 Asylanträge sind bisher nicht bearbeitet worden, weil die Software von verschiedenen Behörden nicht miteinander kompatibel ist. Alleine im September konnte die Hälfte der eingegangenen Anträge nicht bearbeitet werden. Fahrradfahrer, die über die Oberkasseler Brücke fahren, müssen sich jetzt nicht mehr den Gehweg mit Fußgängern teilen. Auf der Brücke gibt es einen neuen Radweg. Doch der ist direkt neben der Autospur. Radler fühlen sich darauf möglicherweise nicht wirklich sicher. Antenne Düsseldorf-Reporter Matthias Esch kennt die Reaktionen darauf. Schon vor Monaten hat die Ampelregierung den Radweg in Auftrag gegeben. Die Stadt hat dann 215.000 Euro dafür ausgegeben. Die Opposition ist davon von Anfang an nicht begeistert gewesen. Andreas Hartnick von der CDU ist sogar richtig sauer und meint, dass das gesamte Projekt reine Geldverschwendung sei. Bereits bei der Planung wäre ihm klar gewesen, dass das so nicht funktioniere. Möglich ist jetzt, dass die Ampel an der Stelle sogar noch einmal nachrüsten muss. Auch das würde noch einmal zusätzliches Geld kosten. Für kleine Parteien könnte es bald schwerer werden, einen Platz im Stadtrat zu ergattern. Denn zur nächsten Kommunalwahl könnte es eine 2,5%-Hürde geben. SPD, CDU und Grüne im Landtag wollen dazu ein neues Gesetz durchbringen. Diese sogenannte Sperrklausel würde vor allem kleine Parteien betreffen, zum Beispiel die Freien Wähler oder auch die Piraten. Vertreter der großen Parteien wie CDU und SPD wären damit zufrieden. Sie erhoffen sich, dass der Rat dadurch wieder besser funktioniert. Für kunstbegeisterte Düsseldorfer gibt es ab heute im Museum Kunstpalast spanische Barockmalerei zu sehen. Dort können wir uns Gemälde des Künstlers Francisco de Zurbarán anschauen. Zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum. Zurbarán gilt in seiner Heimat als ein großer Meister seines Handwerks. Die Ausstellung läuft noch bis zum 31. Januar und mehr Infos dazu haben wir verlinkt bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Die DEG hat am Abend wieder zum Erfolg zurückgefunden, nach vorher 3 Niederlagen hintereinander und dem K.O. in der Champions League. Gegen die Eisbären aus Berlin haben die Düsseldorfer gestern zu Hause mit 2:0 gewonnen. Für DEG-Kapitän und Torschütze Daniel Kreuzer war sein Team auch wirklich die bessere Mannschaft. Wir haben uns heute viel vorgenommen, wir wollten unbedingt gewinnen, das hat man heute, denke ich, auch gesehen. Und haben eine hervorragende Mannschaftsleistung. Das haben sie versucht, sehr einfach zu spielen, weil unser Selbstvertrauen wieder zurückerarbeiten wollten und das ist uns gut gelungen. Morgen muss die DEG nun beim amtierenden Vizemeister in Ingolstadt antreten. Soweit die Nachrichten. Die Wetteraussichten für unsere Stadt hat jetzt Andreas Grunwald. Ja, der Samstag bringt Wolken und Sonne im Mix. Die Sonne kommt aber dann erst später im Tagesverlauf noch dazu. Und dazu messen wir dann bis zu 14 Grad in der Spitze. Der Sonntag gibt sich da schon doch mehr Mühe. Morgen ist es dann durchweg freundlich und trocken. Es scheint nahezu den ganzen Tag dann die Sonne. Das bei ähnlichen Werten wie heute. Es bleibt also kühl mit 13 bis 14 Grad. Und die neue Woche startet ohne Wetteränderungen. Aber dann Temperaturen höchstens noch so 12 bis 13 Grad. Wird also nochmal eine Spur kühler. Hier in der Innenstadt aktuell 12 Grad und im Zooviertel am Bremenplatz messen wir schon 13 Grad. 9.33 Uhr haben wir es, der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice, aktuell ohne Staus oder Behinderung. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf, der perfekte Samstag. Andreas Grunwald wünscht einen schönen Samstagmorgen. Yeah. Mein Schiff, mein Urlaub. Flexibel bei Reisetermin und Route, das Mein Schiff Last Minute Special. Asien, 14 Nächte inklusive Flug ab 1.699 Euro. Jetzt unter tuicruises.com oder in Ihrem Reisebüro. Mein Schiff. Goldene Zeiten für Sie. Jetzt bei Schaffrath in Düsseldorf. Und da gibt's nur noch heute auf fast alles bis zu 25% geschenkt beim Kauf von Möbeln und Küchen. Und das große Tresor-Gewinnspiel. Knacken Sie den Code und gewinnen Sie ein Mini-Cabrio oder einen der vielen anderen Sofortgewinne. Schaffrath in Düsseldorf. Bei Technikfragen, Technikfragen. Entschuldigung, gibt es was Neues in Sachen Technik? Na sicher, und zwar die neuesten Highlights wie OLED-Fernseher, vernetzte Waschmaschinen, Systemkameras, flache Ultrabooks, Tablets, Sportwearables oder die brandneue iWatch. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich die besten Angebote aus unserem aktuellen Prospekt. Aber nur in Ihrem Saturn Düsseldorf-Königsallee und im B8-Center Flingern. Saturn, so muss Technik. Samstag mit Antenne Düsseldorf um 20 Minuten vor 10 und mit einem Blick auf den Bücherbus der Stadtbücherei. Dieser Bus, der fährt ja seit 1971 durch die Stadtteile und hat seitdem immer richtig viele Bücher und Hörbücher dabei, die man sich in dem Bus dann auch ausleihen kann. Das wird aber wohl jetzt nicht mehr lange der Fall sein, denn die Ampelregierung ja, muss sparen und will den Bus abschaffen. Friedrich Konzen von der CDU sagt aber zum Beispiel, das sei eigentlich ein Unding. Der Bus müsste auch 2016 weiterfahren. Er meint, über ein Sponsoring könnte das finanzielle Problem da eventuell gelöst werden. Könnte ich mir vorstellen, dass man einen großen Teil dieser Kosten Kosten über Sponsoring bekommen könnte. Und das sollte man versuchen. Da sollte die Stadt dran arbeiten. Und an solche Sachen muss man eben ein bisschen Gehirnschmalz verwenden. Aber es würde sich lohnen. Ja, und exakt das haben wir nicht für uns behalten. Haben es einfach mal weitergegeben, den Vorschlag direkt an Oberbürgermeister Thomas Geisel. Und der findet diesen Vorschlag gar nicht mal so schlecht. Wir müssen eben überall ein bisschen aufs Geld achten. Aber sagen wir, wenn sich private Sponsoren finden, dann kann man das sich gerne nochmal überlegen. Ja. Das könnte, beziehungsweise da könnte sich also was bewegen und das könnte bedeuten, dass der Bus der Stadtbücherei dann doch weiterfährt. Noch ist aber kein Sponsor gefunden. Wenn sich da was tut, hören Sie es natürlich hier bei uns bei Antenne Düsseldorf. Antenne Düsseldorf. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? 25 Jahre. Antenne Düsseldorf. 25 Jahre. Ihre Hits im besten Mix. Viele Gründe, den Samstag zu lieben. Aber nur einen ihn super zu finden. Heute ist wieder Super Samstag bei Lidl. Da kostet frisches, gemischtes XXL-Hackfleisch von Landjunker die 1000-Gramm-Packung nur 3,39 Euro. Und Vitator Rapsöl, die 1-Liter-Flasche nur 79 Cent. Falls Sie es nicht glauben können, noch einmal. Frisches, gemischtes XXL-Hackfleisch von Landjunker zum absoluten Knüllerpreis für nur 3,39 Euro. Und Vitator Rapsöl 20% billiger für nur 79 Cent. Nur beim Supersamstag und nur bei Lidl. Lidl lohnt sich. Der NRW-Einrichtungstipp. Roller präsentiert. Hier geht alles außer teuer. Holz vor der Hütten? Das habe ich doch selber. Ich will Holz für meine Hütten. Das ist der Schnäppchengipfel. Esstische, Schrankwände, Boxspringbetten, alles zum absoluten Kracherpreis. Und sofort zum Mitnehmen. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland und auf roller.de. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch. Egal für was. Mein Lokalradio hat mir mein Meerwasser-Aquarium geschenkt. Perfekt, danke. Mein Lokalradio hat mir mein Schlafzeug bezahlt. Ich habe beim Zahltag mitgemacht und ich habe meinen Führerschein erstattet bekommen. Schicken Sie uns Ihre Rechnung entweder per Mail oder über unsere Homepage. Und verpassen Sie auf gar keinen Fall, wenn wir Ihre Rechnung ziehen. Denn nur wenn Sie das hören, haben Sie eine Chance zu gewinnen. Das ist der Zahltag. Viel Glück. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Die Rabattaktion bei Spielwaren. 3 Spielwarenartikel kaufen und 15% sparen. Nur bis Dienstag, auch online. Galeria Kaufhof. Ich freue mich drauf. Hallo, was lese ich denn hier? Der neue Opel Astra feiert am 10. und 11. Oktober Premiere. Der hat sogar LED-Matrixlicht. Wirklich? Und einen Massagesitz. Das glaube ich nicht. Doch, und WLAN-Hotspot hat er auch noch. Unsinn, das gibt's doch nur in der Oberklasse. Und jetzt im neuen Astra. Lassen auch Sie sich vom Opel Astra und seiner unverschämt luxuriösen Ausstattung begeistern. Bei der großen Astra-Premiere am 10. und 11. Oktober. Bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Kunden für Penny. Hi, hier ist Tobi aus Potsdam und jetzt am Framstag, also Freitag und Samstag, gibt's bei Penny überall und einmal auch in Ihrer Nähe Mühlenhof frischer Kasseler Minutenlachs. Die 400-Gramm-Packung für nur 2,22 Euro. Und Rama Creme Fien, verschiedene Sorten, die 250-Milliliter-Flasche für nur 66 Cent. Dann erstmal zu Penny. Ja, Tante Uschi, ich wünsche dir einen guten Verkauf auf dem Flohmarkt. Machen Sie doch mal die unterhaltsamste Probefahrt Ihres Lebens. Mit der Probebahncard sparen Sie 25% bei jeder Fahrt. Und jetzt auch bei Thalia.de, zum Beispiel auf E-Reader und vieles mehr. Diese Zeit gehört dir. Mit der Probebahncard für nur 19 Euro. Hardegg feiert jetzt die Möbelneueröffnung. Denn ab sofort gibt's Hardegg in Bochum, Bramsche, Senden und ganz neu auch in Hilden. Mit kostenfreier 0% Finanzierung für bis zu 72 Monate. Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr auf hardegg.de. Draußen fallen die Blätter. Drinnen die Preise. Viele Artikel sind bei C&A jetzt bis zu 50% reduziert. Zum Beispiel Herrenhemden von 19 auf 9 Euro. So fängt der Herbst gut an. Kommen Sie schnell in Ihre C&A-Filiale. Die Temperaturen sinken, der Preis gleich mit. Nur bis Sonntag viele reduzierte Tickets nach ganz Europa schon ab 29,99 Euro auf germanwings.com. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die tollen Aktionswochen von Hammer sind da. Ab sofort und bis zum 28. November. Tolle Aktionen, super Angebote und bis zu 50% Rabatt. Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hammer, Ihre Nummer 1 für Raumgestaltung. Nur bis Sonntag reduzierte Tickets nach ganz Europa. Jetzt buchen auf germanwings.com. Uwe, runter vom Sofa. Mutter kommt doch gleich. Was? Das klingt aber gar nicht gut. Richtig gut klingt. Polsterecke mit vielen Funktionen für nur 777 Euro. Und zusätzlich 33 Reisegutscheine gewinnen. Der Boss macht den Preis und feiert. 33 Jahre. Am Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Wie lange braucht man, um dich von einem Peugeot zu überzeugen? Gib uns 5 Sekunden. Bis zu 5.000 Euro Eintauschprämie. 5 Jahre Qualitätsplus. In 5 Sekunden zum Wunschmodell in deiner Nähe. Jetzt auf Peugeot.de. Überzeug dich selbst. Peugeot. Impress yourself. Kulthits und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I've come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and na-na-na-na-na-na-na-na. But I smell her on your collar, so go bye-bye-bye-bye-bye-bye. Hey! I know you're lying, cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm done? I might be your Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Sag mal, bist du etwa verknallt? Echt? Und wie ist sie so? Lang und dünn. Und außerdem goldgelb und knusprig. Zum Verlieben lecker. Die Backfritz von Agrarfrost. Ein echtes Stück Heimat.